Ihr müsst nix, könnt alles, wenn ihr es wollt. Ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und auch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft und mach mein Ding. Ey, ihr müsst nix, könnt alles, wenn ihr es wollt. Ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und auch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft, mach mein Ding. Ich bin ein kranker Mensch, zwischen Ehrgeiz und Hass bin ich mein Weg, in der Hoffnung, dass es alles verblasst, alles verweht, die Angst vergeht. Geht. Alles ist Nacht, alles ist nothing und niemand da, der es versteht. Jeder hat sein Paket ums und jetzt wofür? Ich muss die Scheiße rauslassen, bevor ich explodiere. Ich runzel meine Stirn, geh raus, es riecht nach Gier. Vor der Kneipe riecht's nach Bier und der Penner liegt im Regen daneben. Es ist mein Leben, solche Bilder motivieren mich extrem, meinen Kopf jetzt noch nicht zu verlieren. Denn ohne Ziel bist du nichts, esse. Und ich geh meinen Weg, sag es wie Toker. Junge, halt deine Fickfresse, wer ist Broker als ich? In meinem Herz ist Winter und Liebe gibt, scheinbar nur für Gewinner. Ich wimmer und gerne rum, darum sag ich wie's ist. Halt deinen Kopf oben und ich werd von negativen Mist. Now let's go. Wenn ihr es wollt, ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und auch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft und mach mein Ding. Ey, ihr müsst nix, könnt alles, wenn ihr es wollt. Ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und auch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft, mach mein Ding. Dieser Weg ist lange, er braucht alle Energie. Keine Zeit zu meckern, nie Zeit zu meckern, nie Zeit zu jammern, nie Zeit zu klagen. In meiner Fantasie seh ich Bilder, wie ich dir die Fresse entschlage. Aber ich bleib entspannt, als Ausgleich kommt auf tausend Hurensöhne ein Empfang. Das ist die Waage der Welt, doch ich hasse euch alle, denn die Striche haben das Geld, das ich eigentlich haben sollte, wollte. Während ich hart am Struggle lebe, mach ich Revolte mit den Hartz IV Troublemaker. Wir wollen dahin, wo das Leben schön ist, gegen schön ist. Ich arbeite daran und gebe keinen Fick auf die Leute, die mich runterziehen, die an dich saugen, die an mir an nix taugen, weil sie an nix glauben. Ich bin ein Visionär, wie der Maschin ist. Ich mag den Song, wenn er dreckig ist. Schau, wer der Mac hier ist. Ihr müsst nix, könnt alles, wenn ihr es wollt. Ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und noch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft und mach mein Ding. Ihr müsst nix, könnt alles, wenn ihr es wollt. Ich mach Pennies zu Gold, gönnt mir den Erfolg. Ich halt meine Fresse nicht und noch nicht an, bevor ich da bin, wo ich hin will. Sammle meine Kraft.